Die Frauenkirche, sie war nicht nur Symbol für die Zerstörung Dresdens, sie war auch der Ort, an dem etwas Neues begann. 1982 nämlich, da demonstrierten hier Mitglieder der Friedensbewegung zum ersten Mal unabhängig vom Staat und unter großem Risiko. Dresden, Kreuzkirche, 13. Februar 82. Zum ersten Mal in der DDR findet unter dem Dach der Kirche ein politisches Forum statt. Gegen Bierkundunterricht, gegen den DDR-Militarismus, gegen Wehrpflicht. Oppositionelle aus der gesamten DDR treffen sich in Dresden. Ich hatte Angst, dass ich irgendwie festgenommen werde oder sonst irgendwas ganz Schlimmes passiert, Polizeieinsatz oder irgendwas. Und ich hatte den Eindruck, dass ich knallrot bin und dass mir die Knie aus Wasser sind und ich mich überhaupt nicht darauf konzentrieren konnte, was hier in der Kirche abläuft. Grund für Ihre Angst? Ein Flugblatt, das Annette Kalix gemeinsam mit Freunden verfasst hatte. Darin riefen sie auf, am Abend des 13. Februar mit Blumen und Kerzen vor der Ruine der Frauenkirche zu demonstrieren. Die Altdresdner Winzerstube in der Bautzner Straße. Zu DDR-Zeiten ein Szenetreff. Hier wurde die Idee zu der unabhängigen Demo vor der Frauenkirche geboren. Unter dem DDR-Regime hatte es so etwas noch nicht gegeben. Damit war klar, wenn man dazu aufruft, sich zu versammeln, unter DDR-Gesetz, wenn man eine Versammlung organisiert, die weder von Staat oder Kirche abgedeckt wird oder einer der entsprechenden Organisationen, dass das von vornherein ein staatsfeindlicher Akt ist. Aber der Inhalt war relativ unangreifbar. Denn was will der Staat sagen, wenn man das 13. Februar gedenkt? Das war eigentlich ganz toll. Ne? Also ich habe das zu Hause beschrieben, habe das in meinen Korb gepackt und bin eben in die Mauerstube, weil ich das den Freunden zeigen wollte. Und habe auch unterwegs schon ein paar verteilt. Ich glaube sogar die meisten haben schon verteilt. Ja, das ist ein Leute, die mir so aussahen, als wenn die das interessieren könnte. Und das Interessante war, als ich aus der Mauerstube wieder rauskam, hat mir am Postplatz ein junger Mann ein Flugblatt in die Hand gedrückt, mit dem gleichen Inhalt, aber nicht aus meiner Maschine. Ich hatte also bereits jemand abgeschrieben und hat das schon wieder verteilt. Der Stasi entging nichts. Ermittlungen und Gegenmaßnahmen wurden eingeleitet. Deckname der Aktion Ruine. Ich bin vorneweg halt x-mal verhört worden, auch ziemlich scharf und ziemlich lange verhört worden. Ich habe sogar meine Morddrohung gekriegt und ich war schon ziemlich in Bedrängnis. Ich war das auch nicht gewöhnt, ich war 17 Jahre alt und ich hatte den Eindruck, dass irgendwas ganz Schlimmes passieren kann. Nicht nur für mich, sondern für alle, die da sind. Aber die Oppositionellen wurden noch mutiger. In dieser SED-eigenen Druckerei druckte Elke Schanz in der Nachtschicht heimlich 5000 Flugblätter. Ich habe es selber gesetzt an meine Setzmaschine und habe es dann auch selber abgezogen an diese Druckpresse, die für Kulturabzüge dasteht. Und wenn Sie die fertig gedruckt hatten, wo kamen die dann hin? Ich habe den Satz und auch diese Flugblätter schnell wieder mitgenommen und an meine Maschine gestellt und habe dann, immer wenn ich wieder Zeit hatte, diesen Vorgang wiederholt. Immer wenn gerade niemand in der Nähe war, bin ich wieder vorgegangen und habe weiter abgezogen. Es ging eigentlich die ganze Nachtschicht über. Der Konflikt spitzt sich zu. In diesem SED-Gästehaus trifft Dresdens SED-Führer Modrow Bischof Hempel. Die Kirche will vermitteln. Die Stasi-Akten? Der Bischof informierte den Genossen Modrow unaufgefordert, dass er Kenntnis von der Gedenkveranstaltung in der Frauenkirche hat. Und weiter, er will sich dafür engagieren, am 13. Februar 1982 eine Veranstaltung in der Kreuzkirche durchzuführen, damit beizutragen, die Veranstaltung vor der Frauenkirche zu verhindern und die Jugendlichen in die Kreuzkirche zu ziehen. Wenn man ein Flugblatt verfasst, wo drin steht, das ist eine Aktion von Jugendlichen, die das nicht mit dem organisatorischen Rahmen verbinden, sondern eben, wo jeder Einzelne aufgefordert wird, einfach mal mitzumachen bei einer illegalen Versammlung. Und das dann umgebogen wird in eine kirchliche Veranstaltung im kirchlichen organisatorischen Rahmen, damit ist der gesamte Impuls irgendwie weg. Der sächsische Landesbischof Hempel war überzeugt, das SED-Regime würde zuschlagen. Verbotene Flugblätter und verbotene Demonstrationen würden nicht geduldet werden. Deshalb wollte er die Jugendlichen in der Kirche schützen. Ich habe der Angst vor einer Eskalation. Und zwar vor allen Dingen, weil sie nicht mich betroffen hätte. Und ich vermute sogar, dass die Eskalation verdeckt passiert wäre. Also man hätte nachher klar Schiff gemacht. Und das ist das, was ich in der DDR am meisten gehasst habe. 13. Februar. Befehl von Mielke-Stellvertreter Rudi Mittig an die Stasi-Dienststellen in der gesamten DDR. Anreise nach Dresden verhindern, Gerüchte streuen, Veranstaltung fällt aus. Wer doch nach Dresden durchkam, wurde observiert. Die Stasi-Bezirksverwaltung Dresden setzte ihr gesamtes Spitzelheer in Marsch. Auf dem Bahnhof, in den Kneipen, in der Dresdner Innenstadt. Überall Stasi-Leute im Einsatz. Trotzdem versammelten sich vor und in der Kreuzkirche fast 7000 Menschen aus der ganzen DDR. Schweigen schafft Ärger und schafft Verwundungen. Es führt mitunter zu lähmender Resignation oder manchmal auch zu kurzschlüssiger Aggression, sodass dann viele sagen, man kann ja sowieso nichts machen. Trotz Stasi, über 500 Menschen zogen nach dem Ende der Kreuzkirchenveranstaltung weiter zur Frauenkirche. Wie das Flugblatt aufgefordert hatte, zündeten sie hier Kerzen an und legten Blumen nieder. Damit war zum ersten Mal seit dem 17. Juni 1953 das staatliche Demonstrationsverbot unterlaufen worden. Ich denke schon, dass sich da eine ganze Menge angestaut hat an Wut. Und es hat ja zufällig halt geklappt, diesen Punkt mit diesem Militarismus, mit diesem Punkt etwas gegen den Staat zu machen, zu verknüpfen. Diese Veranstaltung war für uns jedenfalls ein Signal des Aufbruchs. Ein Signal für eine neue Phase des Lebens in der DDR. Inzwischen läuten hier in Dresden die Glocken zum Gedenken an den 13. Februar 1945 und an der Frauenkirche brennen die Kerzen. Diese Kerzen waren 1982 eine Bedrohung für die DDR-Führung, die damals mit offiziellen Gegenveranstaltungen wie Fackelzügen reagierte. Die Kerzen heute ein Zeichen der Versöhnung. Inzwischen sind Tausende von Dresdnern gekommen, zünden ihre Kerzen an, Momente des Gedenkens an den Krieg, Momente der Trauer, aber auch ein Moment der Hoffnung. Der Hoffnung, dass sich hier ein Zeichen setzen lässt gegen Gewalt und Krieg. Damit zurück zu Sabine Hingst. Das war Fakt aus Dresden am 13. Februar 1995. Wir verabschieden uns mit Bildern der Mahnung.